Naja, da gibt es natürlich die klassische Flucht in die Irrationalität, die bei weitem nicht erledigt ist. Das ist einfach die herrschende christliche Religion auch in diesem Land, in ihren verschiedenen Ausprägungen. Da gibt es da immer noch Millionen Anhängerinnen und auch unter jungen Leuten. Das war gerade wieder hier in Stuttgart diesen Sommer mit Schrecken zu erleben, wie viele junge Leute zu so einem Kirchentag laufen und sich von Religion und Kirche irgendwelche Antworten auf ihre Fragen erhoffen. Und das sieht man aber auch daran, dass selbst hierzulande die evangelikalen Strömungen im Wachsen begriffen sind, nicht zurückgehen. Weltweit sind ja über 30% aller Christen evangelikal. Und auch in Mitteleuropa wächst die Zahl der Evangelikalen. Also da, das ist sozusagen die klassische Religiosität, die bei weitem nicht ausgespielt hat. Darüber hinaus gibt es aber viele andere Formen von Religiosität. Wenn man Umfragen macht, glauben Sie an einen persönlichen Gott, dann geht die Zustimmungsrate zurück. Aber wenn man die Frage stellt, glauben Sie an eine höhere Macht, kriegt man vollkommen andere Antworten. Diese Zustimmungsrate, die steigt. Ja. Und da gibt es den alten Klassiker der Astrologie, des Glaubens an die Sterne, das mit so einem Augenzwinkern oder auch nicht wirklich ein Haufen Leute tatsächlich daran glauben, dass die Konstellation irgendwelcher Planeten zum Zeitpunkt ihrer Geburt Einfluss auf ihr Leben habe. Es ist wirklich erschreckend. Nur 16% der Deutschen halten Astrologie für Unsinn. Nur 16%. Ein Fünftel der Deutschen plädiert dafür, dass Astrologie als Lehrfach in Universitäten aufgenommen wird. Es ist übrigens interessant, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie überhaupt nicht kennen. Aber dann auch der Glaube an Wünschelruten, an Schamanien, an Geistheiler, an Geistheere, wächst, Bachblüten, Homöopathie. Aber interessant ist, dass immer wieder in all diesen Zusammenhängen, von der klassischen Religion hin bis zur Homöopathie, immer ein Gedanke sich durchzieht und der heißt: Misstraue deinen Gedanken, misstraue der Vernunft, hör auf zu denken und verlass dich auf Gefühle. Und das ist so die große Klammer dieser Religiosität, die in ganz verschiedenen Formen auch auftritt. Bleiben wir mal bei der von dir auch schon erwähnten Homöopathie. Leute, die sich für Homöopathie begeistern oder das propagieren, begründen das ja auch oft mit ihrer Ablehnung gegen die Pharmaindustrie. Nun kann man ja auch als kritischer Mensch der Pharmaindustrie durchaus kritisch gegenüberstehen. Das ist ja eine kapitalistisch strukturierte Wirtschaft und das zeigt sich auch daran, dass beispielsweise dann mit größerer Priorität nur an Krankheiten geforscht wird, die viele zahlungskräftige Kunden anziehen könnte, während seltene Krankheiten, da die Forschung nicht besonders weit vorangetrieben wird oder auch an der Erpressung von großen Pharmaunternehmen, die Trikontländern regelmäßig mit Milliarden Schadensersatzdrohungen kommen, wenn diese Länder versuchen, eben Wirkstoffe, die der Bevölkerung helfen würden, die man aber billig nachproduzieren kann, weil sie sich die teuren Originale der Pharmaindustrie nicht leisten können, dass die eben dann mit diesen Klagedrohungen überzogen werden. Das sind ja alles rationale Gründe, die zu so einer Kritik des Pharma-Business aufrufen oder ermutigen könnten. Was bei der alle Homöopathie so bitter aufstößt, ist allerdings, dass sie ja auch keineswegs antikapitalistisch daherkommt, sondern auch über den Markt vermittelt ist und mit ihren Präparaten gar nicht unerheblicher Profit gemacht wird und noch dazu die Wirkung im Gegensatz zu den Präparaten der Pharmaindustrie doch sehr umstritten ist. Vielleicht kannst du mal kurz das Konzept der Homöopathie und das Geschäft dahinter ein bisschen erläutern. Ja, zunächst einmal grundsätzlich, selbstverständlich gibt es jeden Grund zur Kritik, auch an der Pharmaindustrie oder, sagen wir es allgemeiner, am Kapitalismus überhaupt. Ja. Jeden Grund zur Kritik und das ist auch notwendig. Und deswegen wird ja auch nach Alternativen gesucht. Die Frage ist nur, muss man diese Alternativen nicht vielleicht selbst auch kritisch hinterfragen? Interessant ist ja, dass Leute, die sagen, wir lassen uns von der Pharmaindustrie nicht betrügen, zur Homöopathie wechseln und damit nichts anders machen, also auf eine riesen Pharmaindustrie reinzufallen. Die Homöopathie ist ein Wirtschaftszweig, der über 2 Milliarden Euro umsetzt. Und Menschen kaufen Zucker, nichts anderes sind diese Kügelchen, zum 1200-fachen Marktpreis, glauben daran, dass ihnen das hilft und sind aber zutiefst überzeugt, dass sie ganz kritisch gegen die Pharmaindustrie sind. Das Konzept der Homöopathie ist ja, man muss ihnen unendlicher Verdünnung vermeintliche Wirkstoffe zugeben und dann je höher die Verdünnung ist und je höher die Potenz ist, umso höher ist die Wirkung. Bei den einen wäre dann ein Tropfen Wirkstoff im ganzen Atlantik drin, bei den anderen wäre im ganzen bekannten Universum ein einziger Tropfen mehr drin. Und das soll aber wirken. Und regelmäßig, wenn man mit Leuten, die auf Homöopathie irgendwie abfahren, redet, kommt regelmäßig irgendwann der Einwand, ja, das könne man halt nicht nachweisen, das sei, Achtung, feinstofflich. Und feinstofflich ist so einer dieser vielen Begriffe in dieser Welt, die vollkommen an den Haaren herbeigezogen sind, die überhaupt nichts aussagen, die aber irgendwie für viele Leute gut klingen. Und man muss an sowas glauben wollen, weil der Begriff feinstofflich sagt überhaupt nichts aus. Das ist dann auch so ein Gummibegriff wie ganzheitlich wahrscheinlich, ne? Der auch in diesen Diskussionen öfter fällt. So ist es. Man muss im Grunde genommen, wenn man in der ganzen Szene Erfolg haben will, dann muss man mit 3 Begriffen hantieren und die möglichst oft bringen. Man muss ganzheitlich sagen, man muss Heilung sagen und man muss Gemeinschaft sagen. Wenn man die 3 Begriffe auf irgendein Etikett klebt und sagt, so Leute, das ist mein Angebot, dann kann man ganz sicher sein, dass man ganz viele Fans findet. Heilung, ganzheitlich und Gemeinschaft, das ist so der Dreiklang der Erlösung, nach der sich gesehnt wird. Und dahinter wird ja auch schon klar, dass diese ganze Esoterik, diese ganze Vernunftfeindlichkeit auf Bedürfnisse trifft, die real da sind. Denn wenn Massen von Menschen auf Heilung abfahren, dann deutet das ja unmissverständlich darauf hin, dass sich Massen von Menschen eben verletzt fühlen. Das muss man auch sehr ernst nehmen. Und Massen von Menschen haben auch Grund, sich verletzt zu fühlen und sich unwohl zu fühlen. Und das ist erstmal auch der Hintergrund für den Boom dieser ganzen Esoterik. Es ist ja nicht so, dass die Leute einfach blöd wären. Das wäre ja eine viel zu einfache Erklärung. Würde auch den Menschen nicht gerecht, wäre einfach auch nicht fair. Man muss die Menschen natürlich ernst nehmen. Woher kommt das Verlangen und die Sehnsucht nach Heilung? Und das hat natürlich mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Die Frage ist nur, ob dann Esoterik und Ausschalten der Vernunft die richtige Antwort ist oder ob das nicht vielleicht alles noch viel schlimmer macht. Wohl wahr. Wir kommen mal zu Jutta Ditfurth, also der Publizistin und ehemaligen Grünen-Mitglied, die ja schon seit vielen Jahren auch eine exponierte Kritikerin von esoterischen, irrationalen Wahnwelten, wenn man das so nennen will, ist. Und in diversen Publikationen hat sie immer wieder darauf hingewiesen, dass sie die Esoterik und diese Irrationalität, die damit verbunden ist, für hochgefährlich hält. Recht ausführlich wird sie da in ihrem Buch vor allem entspannt in die Barbarei. Und die Grundthese, die sich durch das Buch durchzieht, die lautet ungefähr so, also erstmal Esoterik ist irrational, da denke ich, würden auch die meisten Esoterikerinnen noch zustimmend nicken, für die das ja nicht abwertend ist, sondern geradezu ein Steckenpferd, das sie hochhalten. Und dann argumentiert Jutta Ditfurth aber weiter und sagt, dass Esoterik nicht nur eben offen irrational ist, sondern auch anfällig für autoritäre Verhaltensweisen sei und sogar kapitalistische Leistungs- und Zwangskriterien reproduzieren würde, nur eben auf eine noch eine irrationalere Art und Weise. Würdest du dieser These zustimmen? Da würde ich der Jutta Ditfurth schon zustimmen. Das ist mal richtig. Es fällt auf, dass dieses Ausschalten der Vernunft, das immer gefordert wird in der einen oder anderen Weise, eigentlich immer konform geht, einhergeht mit einer Verherrlichung irgendwelcher Führergestalten, Gurus, Chefs. Denen muss man glauben, denen muss man sich unterwerfen, weil sie wissen schon, wie es richtig ist. Und das ist natürlich letztendlich eine Kopie der gesellschaftlichen Verhältnisse. Man muss sich im Betrieb, im kapitalistischen Betrieb unterordnen, unter die Hierarchie. Aber selbst vollkommen entpersonalisiert, muss man sich in hierarchische Verhältnisse einfügen. Es gibt eine höhere Macht, die von allen akzeptiert werden muss, und das ist die höhere Macht des Marktes. Der Markt dirigiert, der Markt herrscht über uns. Wir müssen uns am Markt verkaufen oder eben auch nicht. Und wenn wir uns nicht verkaufen, dann haben wir verdammt schlechte Karten. Und das Problem ist ja, dass die immanente Vernunft des Marktes uns alle beherrscht und beherrschen muss. Jeder muss sehen, wie er seine Ware, Waren, die er besitzt und sei es nur seine Arbeitskraft, irgendwie auf dem Markt gewinnbringend verkauft. Und weil sich jeder mit dieser immanenten Vernunft versucht durchzusetzen, produziert diese gebündelte immanente Vernunft die ganzen Katastrophen, Krisen und Kriege des Kapitalismus. Und deswegen wird vom Subjekt die Vernunft als die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft erlebt, an deren Ende ja irgendwie was vollkommen Unvernünftiges rauskommt. Und das bleibt ja vielen Menschen nicht verborgen. Das führt zu dem Kurzschluss, dass die Vernunft selbst das Problem sei und man sich von der Vernunft selbst wieder abwendet. Es ginge aber darum, die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft zu kritisieren und zu überwinden, aber nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und die Vernunft selbst überwinden. Das bleibt ja von Aufklärung, das muss bleiben von Aufklärung, dass jede Autorität sich rechtfertigen muss durch das bessere Argument. Und das geht eben flöten in einer Regression, die zusammen mit der instrumentellen Vernunft der Marktwirtschaft die Vernunft selbst über Bord wirft.